B3a. Wenn ich schlafe, können Sie machen, was Sie wollen. Ja. Nun, wie gerade besprochen, ist das der eine Teil der Narkose, die Allgemeinanästhesie. Das zweite, was ich Ihnen bei dieser Operation unbedingt empfehle, ist, dass wir Ihnen zur optimalen Schmerzversorgung einen Schmerzkatheter legen. Sie meinen am Rücken, oder? Richtig. Man legt diesen Schmerzkatheter im Bereich der unteren Brustwirbelsäule. Da, wo ich vorhin auch bei Ihnen getastet habe. Das tut bestimmt weh. Nun lass ihn doch mal ausreden. Ich werde die Stelle, an der ich punktiere, vorher betäuben. Das bekommen Sie natürlich mit. Sie werden einen leichten Druck spüren und eventuell ein Brennen an der Stelle. Vorher werden Sie sich hinsetzen. Die Anästhesieschwester wird Ihnen behilflich sein und Sie in den Arm nehmen, sodass Sie möglichst entspannt sitzen können. Durch die betäubte Stelle führe ich die Punktionsnadel vor und lege dann einen ganz dünnen Schlauch in den Bereich, wo die Nerven liegen, die für die Phase nach der Operation betäubt werden sollen. Diese Betäubung bedeutet, dass Sie in aller Regel keine weiteren stark wirksamen Schmerzmedikamente mehr benötigen. Sie wissen gar nicht, was ich für eine Angst habe. Aber wenn Sie sagen, dass es gut ist... Ja, glauben Sie mir. Wir sind ja ein Zentrum für Darmoperationen und ich sehe jeden Tag, wie die Patienten von dieser Kombinationsnarkose profitieren.